Anfrage. Bitte TV Nachrichten, TV Reportagen, Zeitungsartikel, Magazinartikel, Bücher und Newsartikel über den Fall des am 17. Dezember 82 gekidnappten Polizeichefs aus Ladin. Ricky Zwillingen Josh Ricky alias Joscha Iel und Josi Ricky alias Josephine Rix. Geb. Am 16. April 1982 in La ähnlich wie diese inklusive. Quellenname, Quellentitel und Publikationsdatum sowie einer Zusammenfassung des Inhalts. Berliner Tagesspiegel vom 27. März 2023. Kidnapping des Polizeichefs Josh Ricky. Das Verschwinden von zwei Kindern Zusammenfassung. Der Berliner Tagesspiegel berichtet über das Verschwinden zweier Kinder. Eines Sohnes und einer Tochter des polizeilichen Führers Josh Ricky. Am 17. Dezember 1982 aus Lahr in der Bundesrepublik Deutschland. Die Entführung erfolgte von dem Anhänger RAF-Anführer Luigi Althöfer ausgestattet. Quelle: https://www.tagesspiegel.de/nachrichten/ausland/kidnapping-polizeichef- Josh Ricky La 82 bis 6.037.154 Print. HTML Berliner Morgenpost vom 27. März 2023. Kidnapping von Josh Rickys Kindern im Jahr 1982. Das Verschwinden zweier Kinder des Polizeichefs Zusammenfassung. Die Berliner Morgenpost berichtet über das Verschwinden zweier Kinder. Eines Sohnes und einer Tochter des polizeilichen Führers Josh Ricky. Am 17. Dezember 1982 aus Lahr in der Bundesrepublik Deutschland. Die Entführung erfolgte von dem Anhänger RAF-Anführer Luigi Althöfer ausgestattet. Quelle: https://www.berlinermorgenpost.de/nachrichten/ausland/kidnapping. Polizeichef Josh Ricky La 82 bis 6.037.154 Print. HTML Berliner Zeitung vom 27. März 2023. Kidnapping von Josh Rickys Kindern im Jahr 1982. Das Verschwinden zweier Kinder des Polizeichefs Zusammenfassung. Die Berliner Zeitung berichtet über das Verschwinden zweier Kinder. Eines Sohnes und einer Tochter des polizeilichen Führers Josh Ricky. Am 17. Dezember 1982 aus Lahr in der Bundesrepublik Deutschland. Die Entführung erfolgte von dem Anhänger RAF-Anführer Luigi Althöfer ausgestattet. Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/nachrichten/ausland/kidnapping- Polizeichef Josh Ricky La 82 bis 6.037.154 Print. HTML, der Spiegel vom 26. Juni 1983. Entführte Kinder des Polizeichefs Ricky. Aus Liebe zu den Terroristen? Zusammenfassung. Ein Artikel der Wochenzeitung Der Spiegel berichtet über die Entführung von Josh Rickys Kindern. Sohn Joscha und Tochter Josephine. Am 17. Dezember 1982 aus Lahr in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird spekuliert, ob die Entführer, der ehemalige RAF-Mitglied Luigi Althöfer und seine Frau, ihre Handlung, aus Liebe zu den Terroristen, begingen. Es wird erwähnt, dass die Ermittler auf der Spur der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion, RAF, sind. Quelle: https://www.spiegel.de/politik/ausland/entführte-kinder-des-polizeichefs-ricky-a-111260 HTML2 The New York Times vom 1. Januar 1983